Erster danach sah ich vier Engel an den vier Ecken der Erde stehen, die die vier Winde der Erde festhielten, damit kein Wind über die Erde, das Meer oder die Bäume wehte. Zweiter ich sah auch einen anderen Engel vom Osten aufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte, und dieser rief laut zu den vier Engeln, die die Macht hatten, der Erde und dem Meer zu schaden. Dritter er sagte, schadet weder der Erde, noch dem Meer, noch den Bäumen, bis wir die Diener unseres Gottes auf ihrer Stirn versiegelt haben. Vierter ich hörte, dass die Zahl der versiegelten 144.000 Menschen aus allen Stämmen Israels betrug. Fünfter aus dem Stamm Juda wurden 12.000 versiegelt, aus dem Stamm Ruben 12.000 und aus dem Stamm Gad 1.200.006. Aus dem Stamm Aser wurden 12.000 versiegelt, aus dem Stamm Naphtali 12.000 und aus dem Stamm Manasse 1.200.007. Aus dem Stamm Simeon wurden 12.000 versiegelt, aus dem Stamm Levi 12.000 und aus dem Stamm Issachar 1.200.008. Aus dem Stamm Sebulon wurden 12.000 versiegelt, aus dem Stamm Josef 12.000 und aus dem Stamm Benjamin 1.200.009. Danach sah ich eine sehr große Menschenmenge, die niemand zählen konnte, sie kam aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Diese Menschen standen vor dem Thron und vor dem Lamm, trugen weiße Gewänder und hielten Palmzweige in ihren Händen. Zehnter sie riefen laut, das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und vom Lamm. Elfter alle Engel standen um den Thron, zusammen mit den Ältesten und den vier Lebewesen, sie fielen vor dem Thron auf ihr Gesicht und beteten Gott an. Zwölfter sie sagten, Amen. Lob, Ehre, Weisheit, Dank, Kraft und Stärke gehören unserem Gott für immer. Amen. Dreizehnter einer der Ältesten fragte mich, wer sind diese Menschen in den weißen Gewändern und woher kommen sie? Vierzehnter ich antwortete ihm, mein Herr, das weißt du. Er sagte zu mir, das sind die, die aus der großen Not kommen und ihre Kleider im Blut des Lammes gewaschen und weiß gemacht haben. Fünfzehnter deshalb sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel, und der, der auf dem Thron sitzt, wird sie beschützen. Sechzehnter sie werden nicht mehr hungern oder dursten, die Sonne wird sie nicht mehr verbrennen und auch keine Hitze wird ihnen schaden. Siebzehnter denn das Lamm, das in der Mitte des Throns ist, wird ihr Hirte sein und sie zu den Quellen des lebendigen Wassers führen, und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen.